haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Nachbarschaftshilfe. Erster Teil. Die ganze Stadt leuchtete wie eine von Kerzenlicht bestrahlte Weihnachtskugel. Passanten eilten von Geschäft zu Geschäft, um noch mehr Ramsch zu kaufen, der dann lustlos ausgepackt wurde von Freunden, Verwandten und Bekannten. Ich schenkte mir zu Weihnachten eine schöne Flasche Whisky und Frau Karlmann schenkte mir ein wenig Aufmerksamkeit. In unserem Quartier wurden mehrere Menschen überfallen. Deshalb haben sich einige Nachbarn zusammengetan, um nachts zu patrouillieren. Eine Bürgerwehr? Ja, so etwas Ähnliches. Bürgerwehren sind gefährlicher als all die Einbrecher und anderen bösen Buben. Genau das ist auch meine Meinung. Aber sagen Sie das einmal meinem Mann und diesem Oberholzer. Ein pensionierter Militärkopf ist das. Und ich soll jetzt dafür sorgen, dass Ihr Mann niemanden erschießt? Genau. Ich dachte mir, wenn ich einen Detektiv engagiere, der die Überfallserie aufklärt, gibt es keinen Grund mehr, nachts auf der Straße zu patrouillieren. Was waren das für Überfälle? Wahrscheinlich 2 bis 3 Männer, die ihre Opfer mit Messer bedrohen und Geld verlangen. Verletzt wurde bis jetzt niemand, aber die Verunsicherung ist natürlich groß. Ich werde mich umsehen und mich als nächstes Opfer zur Verfügung stellen. Sie haben doch sicherlich keine Familie und wahrscheinlich auch sonst niemanden, der Sie vermisst. Hinter dem Schrank lebt eine dicke Spinne. Vermutlich wird sie depressiv, wenn ich nicht mehr lebe. Um die Spinne werde ich mich kümmern. Dazu benutze ich jeweils den Staubsauger. Sie lächelte und zeigte mir Zähne, die so schön strahlten, dass man sie problemlos an einen Weihnachtsbaum hätte hängen können. Am Abend tummelte ich mich, warm angezogen, in jenem Wohnquartier, in dem Räuber und Bürger für Angst und Schrecken sorgten. Sind Sie fremd hier? Was tun Sie hier? Können Sie sich ausweisen? Mein Name steht in jedem Telefonbuch. Es steht aber nicht in jedem Telefonbuch, dass es verboten ist, hier spazieren zu gehen. Sie weigern sich, Ihre Identität preiszugeben? Soll ich ihm Handschellen verpassen? Schön der Reihe nach. Darf ich vorstellen, Herr Karlmann und Frau Ruckstuhl. Und mein Name ist Oberholzer, Oberst AD. Mein Name ist Meloni, Witwentröster AD. Er macht sich über uns lustig. Unverschämt. Wir riskieren unser Leben und dieser Mann untergräbt unsere Autorität. Wir dürfen nicht übereilt handeln. Er ist viel zu alt, um in das Täterprofil dieser Räuber zu passen. Einbrecher. Oder noch viel Schlimmeres. Ich bin Privatdetektiv. Ist das schlimm genug? Was? So einer? In welchem Auftrag sind Sie unterwegs? Das geht Sie einen feuchten Kehricht an. Soll ich ihm eins auf den Schädel geben, Herr Oberst? Nur zu! Ich reiße Ihnen jedes Ihrer roten Haare einzeln aus. In der Schule haben mich meine Mitschüler ausgelacht wegen der roten Haare. Schon gut, Karlmann. Bei uns ist jeder willkommen, egal welche Haarfarbe. Vielleicht sollten Sie eine Therapiegruppe gründen. Wir sind hier, um unsere Nachbarn zu schützen. Persönliche Probleme müssen hinten anstehen. Wir sollten diesen Mann im Auge behalten. Ich glaube, er spielt uns etwas vor. Gespielt habe ich auch gerne. Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht. Aber die anderen wollten nicht mit einem Rothaarigen spielen. Deshalb spielte ich mit meinem Hund. Doch Pluto hielt sich nie an die Spielregeln. Ich ließ die traurige Truppe hinter mir und spazierte gemütlich durch die menschenleeren Straßen. Hinter den Fenstern stritten sich Familien und in einem Auto küsste sich ein junges Paar. An einer einsamen Bushaltestelle stand ein Mann mit einer Einkaufstüte. Na, Maloney, waren Sie auch auf Einkaufstour? Was kann man denn hier einkaufen, außer tristen Reihenhäusern? Der Weihnachtsrummel in der Stadt ist unerträglich. Deshalb gehe ich lieber in die Außenquartiere. Da hat es zwar viel weniger Läden dafür, aber wird man bedient wie ein König. Und was haben Sie sich für Ihre Frau ausgesucht? Eine Scheidungsurkunde. Eigentlich schenken wir uns nichts mehr, Maloney. Ist doch jedes Jahr das Gleiche. Aber meine Frau kann es nicht lassen. Letztes Jahr schenkte sie mir 1000 Kreuzworträtsel, darunter ganz antike Hefte. 1000-mal Ruhe ist ein schönes Geschenk. Vor allem für ihre Frau. So ist es, Maloney. Meine Frau kriegt dieses Jahr eine Kerze. Damit ihr endlich ein Licht aufgeht. Die Kerze ist biotopisch. Biologisch, Maloney. Sie brennt nicht, dafür riecht sie gut. Genau genommen ist sie gar keine Kerze, aber sie sieht wie eine aus. In dieser Gegend wurden Passanten überfallen. Das fällt nicht in mein Ressort. Solange die Passanten überleben, sind meine Kollegen zuständig. Und was ist mit der Bürgerwehr? Schaut die Polizei tatenlos zu. Solange die Bürger nichts Illegales tun, dürfen sie sich auf der Straße bewegen, einzeln oder in Gruppen. So, ich steige jetzt in den Bus. Meine Frau wartet auf mich. Ich sage nur eins, Maloney. Lammkoteletts. Und Kartoffelgratin. Der Bus fuhr weg und ich setzte mich auf eine Steinbank. Vereinzelt hörte man Stimmen aus Fernsehgeräten und Musik, die aus den Häusern drang. Und ganz unvermittelt hörte ich eine Frau, die aufgeregt auf mich zukam. Er ist hinter mir her. Sie irren sich, er ist gerade gegangen. Er sieht zwar aus wie ein Kinderschänder, aber er ist Polizist. Das ist ein Killer. Ich habe seine Augen gesehen. Die glühten ja richtig. Oh, der hätte mich erdrosselt, wenn ich nicht laut geschrien hätte. Ich habe keinen Schrei gehört. Naja, ich habe ihr vorgestellt, laut zu schreien, aber es ging nicht. So etwas lernt man nicht in der Schule. So etwas lernt man überhaupt nicht. So ist es. Sie können jetzt nach Hause gehen und ein Gläschen Sherry trinken. Nicht so lange der Killer sich hinter dem Container versteckt. Hinter welchem Container? Sind Sie bewaffnet? Er lauert hinter einem Abfallcontainer. Er wartet nur, bis ich wieder alleine bin. Sie zeigte in die Nacht. Ich erkannte die Umrisse eines Abfallcontainers und ging darauf zu. Frau Stierli folgte mir unsicher. Ich ging einmal um den Container herum und natürlich lauerte kein Killer auf mich. Dafür entdeckte ich im Container eine Hand. Sie war weiß wie Schnee und gehörte zu einem leblosen Körper, den jemand entsorgt hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Nachbarschaftshilfe. Erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Nachbarschaftshilfe. Zweiter Teil. Was bisher geschah? In einem Wohnquartier häufen sich Raubüberfälle. Einige Nachbarn gründen deshalb eine Bürgerwehr. Zu ihr gesellt sich auch Herr Kallmann. Seine Frau befürchtet, dass die bewährten Bürger für Unheil sorgen könnten und bittet Maloney, die Raubüberfälle aufzuklären, um damit die Bürgerwehr überflüssig zu machen. Maloney schaut sich in der fraglichen Gegend um und entdeckt in einem Abfallcontainer eine Leiche. Es dauerte eine Weile, bis der Polizist mit vollem Magen erschien und viel Knoblauch in die Luft absonderte. Seine Kollegen hatten das Nötigste bereits getan und Frau Stierli rauchte nervös, als sie die Fragen des Polizisten beantwortete. Ich wurde verfolgt und rannte um mein Leben. Wer hat Sie verfolgt? Und weshalb hat er nicht Sie getötet, sondern diesen Mann? Ja, woher soll ich das wissen? Vielleicht hat sich der Mann zu wenig gewehrt. Wie sah der Mann aus, der Sie verfolgte? Das ist doch völlig nebensächlich, Maloney. Wir haben es hier mit einem Mord zu tun. Kein Mann, der Frauen auflauert, auch kein Privatdetektiv, der mit seinen Klientinnen intim wird, sondern ein Mörder. Brutal, kalt und rücksichtslos. In genau 10 Minuten beginnt ein Film über einen Serienkiller im Fernsehen. Wenn Sie mit der Polizei zu tun haben, sollten Sie sich ein wenig präziser ausdrücken, Frau Stierli. Läuft im Fernsehen ein Film über das Leben eines Serienkillers? Oder läuft ein Film über einen Serienkiller, der im Fernsehen Serien killt? Was weiß ich? Wenn ich den Schluss schon kennen würde, müsste ich mir den Film nicht anschauen. Brad Pitt spielt mit. Das ist natürlich aufregender als ein Unbekannter in der Mülltonne. Naja, ganz so unbekannt ist der Mann nicht. Ich habe ihn schon einmal hier in der Gegend gesehen. Der Mann hieß Luca Federer und er lebte nicht in dieser Stadt. Und? Mein Freund lebt auch nicht in dieser Stadt und trotzdem kann man ihn hier regelmäßig in der Gegend sehen. Sie haben einen Freund? Also solche intime Fragen beantworte ich nicht. Sie haben die Frage bereits beantwortet. Dann nehme ich alles wieder zurück. Ich kenne meine Rechte. Niemand kann von mir verlangen, dass ich mich entblöße. Die Polizei sammelt lediglich unwichtige Details, um damit die Aktenberge noch ein wenig höher wachsen zu lassen. Die Einzelteile sind die Summe des Ganzen, Maloney. Umgekehrt. Egal in welche Richtung, Maloney, wir ermitteln in alle Himmelsrichtungen. Tag und Nacht, bei Sturm und Regen. Nichts kann einen Beamten abschrecken, Maloney. Ich schaue mir jetzt den Serienkiller an. Den kann auch niemand abschrecken. Vielleicht war er in seinem früheren Leben Polizist. Mein Freund sagt, man wird im späteren Leben immer das, wogegen man jetzt kämpft. Also ich kämpfe gegen Zellulitis und unreine Haut. Oh Gott, ich mag gar nicht dran denken, wie ich in einem späteren Leben aussehen werde. Sie ließ den Zigarettenstummel fallen und eilte zu ihrem Fernsehgerät. Der Polizist gähnte, stieg in den Dienstwagen und wurde wegchauffiert. Ich machte es mir ein wenig in dem Müllcontainer gemütlich und fand eine hübsche Goldkette, die ich einsteckte. Als ich mich auf den Weg in das Restaurant Frohsinn machte, schnüffelte ein Hund an meinen Kleidern herum. Auch im Restaurant bewegten sich die Nasen. Ich glaube, der Detektiv ist in einem Komposthaufen gelandet. Er riecht wie der Parteivorstand der Grünen Partei. Das ist gut. Den muss ich mir merken. Wir gründen die Bürgerpartei, da können wir solche Sprüche gut gebrauchen. Können Sie auch einen Mord gut gebrauchen? Er will uns schon wieder provozieren. Ein Mann liegt erschlagen in einem Müllcontainer und die Bürgerwehr säuft sich fröhlich durch die Nacht. Ein Mord in unserem Quartier? Das ist entsetzlich. Da sehe ich rot. In der Schule nannte mich ein Mädchen Tomatenkopf. Und die Buben sagten, dass rothaarige Knaben Hurensöhne seien. Oh, schon gut, Herr Karlmann. Niemand hier hat etwas gegen Ihre roten Haare. Herr Karlmann fühlt sich sofort diskriminiert, wenn jemand das Wort rot gebraucht. Dabei hat niemand etwas gegen Rothaarige. Ja. Ganz im Gegenteil. Rothaarige sollen besonders feurig sein. Die Knaben hänselten mich. Sie wollten wissen, ob ich unten auch rothaarig bin. Mein Mann, selig, hatte helle Kopfhaare, aber sein Schnurrbart war pechschwarz. So etwas kann vorkommen. Sie scheinen doch immer nicht zu begreifen, dass vor wenigen Stunden hier ganz in der Nähe ein Mann erschlagen wurde. Wir müssen uns bewaffnen. Und wir müssen noch mehr Leute rekrutieren. Ich werde von Haus zu Haus gehen und diese blaffen Säcke aus dem Pyjama prügeln. Manchmal verprügelten sie mich und nannten mich roten Teufel. Dabei versuchte ich immer zu allen nett zu sein. Ich half ihnen bei den Schulaufgaben. Was konnte ich dafür, dass ich ein miserabler Schüler war und deshalb alle schlechte Noten bekam? Der Wirt erschien und verkündete müde die Polizeistunde. Die Bürgerwehr erhob sich und Herr Karlmann jammerte weiter über sein haariges Schicksal. Ich fuhr in mein Büro, trank ein Glas Whisky und legte mich schlafen. Am nächsten Morgen traf ich meine Klientin in dem Einkaufszentrum, in dem sie halbtags arbeitete. Mein Mann hat mir von dem Mord erzählt. Hat die Bürgerwehr etwas damit zu tun? Das kann ich nicht beurteilen. Die Arbeit hier ist anstrengend und schlecht bezahlt. Doch ich gebe mir Mühe, meinen Job gut zu machen. Und was ist mit Ihnen? Ich lebe noch. Der Mörder hatte es auf jemand anderen abgesehen. Mein Mann sagt, dass der Mord wahrscheinlich auf das Konto dieser Räuber geht, die das Quartier unsicher machen. Das bezweifle ich. Warum? Weil die Räuber die Goldkette nicht übersehen hätten, die das Opfer vermutlich auf sich trug und die ich in der Mülltonne fand. Eine Goldkette? Ja. Sieht wie ein Geschenk aus. Ein Name ist darin eingraviert. Marlene. Marlene? Sie kennen eine Frau, die so heißt? Ich heiße Marlene. Was für ein goldiger Zufall. Wie sah der Mann aus, der ermordet wurde? Ziemlich tot. Luca Federer war sein Name. Luca ist tot? Sie kannten ihn. Ja, ich kann es nicht glauben. Ich fühlte mich einen Moment lang wie die verstorbene Prinzessin Diana, denn viele Tränen säumten meinen Weg. Frau Karlmann war bestürzt über den Tod jenes Mannes, den sie so gut gekannt hatte, dass er ihr ein Goldkettchen schenken wollte. Eine dunkelhaarige Frau sah mich vorwurfsvoll an, weil sie glaubte, ich hätte Frau Karlmann zum Heulen gebracht. Ich verwarf meine Hände, ging an einen Kiosk und kaufte eine Packung Papiertaschentücher. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Nachbarschaftshilfe, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Nachbarschaftshilfe, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Frau Kallmann befürchtet, dass ihr Mann Unheil anrichten könnte, weil er sich einer Bürgerwehr anschloss, die das Wohnquartier vor Räubern schützen möchte. Maloney soll die Räuber dingfest und die Bürgerwehr überflüssig machen. Schon bald entdeckt Maloney eine Leiche. Ein Mann, der erschlagen und in einen Müllcontainer gesteckt wurde. Im Container findet Maloney zudem ein Goldkettchen. Als er es seiner Klientin zeigt, bricht diese in Tränen aus. Der Tote im Müll ist niemand anders als Frau Kallmanns Geliebter. Meine Klientin erholte sich bei einer heißen Schokolade von dem Schock. Sie starrte auf ihren Ehering, den sie gleichzeitig mit den Fingern der anderen Hand drehte. Mein Mann wollte zuerst nicht, dass ich arbeite. Ich saß zu Hause und langweilte mich. Kinder will mein Mann auch keine, weil er Angst hat, dass sie rothaarig sein könnten. Und er nicht möchte, dass seine Kinder in dieser Welt der Blonden, Brünetten und Schwarzhaarigen aufwachsen. Ihr Mann scheint nicht gerade vor Selbstvertrauen zu platzen. Das stimmt. Er glaubt immer noch, dass rothaarige Menschen benachteiligt werden. Dabei würde kein Mensch seine Haarfarbe zum Thema machen, wenn er nicht dauernd darüber jammern würde. Luca Federer war dunkelhaarig. Ach, das spielt doch keine Rolle. Ich habe weder meinen Mann noch Luca wegen der Haarfarbe ins Herz geschlossen. Ich war einsam. Luca arbeitete als Heizungstechniker. Er war sehr nett, ganz anders als all die anderen Handwerker mit ihren derben Späßen. Hatten Sie vor, sich von Ihrem Mann zu trennen? Nein, nie. Das habe ich Luca auch gesagt. Er hat sich in mich verliebt, gleich beim ersten Mal. Das wurde mir unheimlich. Aber was hätte ich tun sollen? Unsere neue Heizung läuft nicht optimal. Wenn ich meinem Mann vorgeschlagen hätte, einen anderen Handwerker kommen zu lassen, dann hätte er nachgefragt und das wollte ich nicht. Ihr Mann wusste nichts von dem Verhältnis. Ich glaube nicht. Sie sind sich aber nicht sicher. Er machte einmal Andeutungen. Und er erlaubte mir plötzlich, eine Halbtagsstelle zu suchen. Ihr Mann hatte ein gutes Motiv, um Luca Federer zu töten. So etwas Verrücktes würde er nicht tun. Außer dieser Oberholzer hat ihn dazu angestiftet. Die spinnen doch alle, Oberholzer und dieser Ruckstuhl. Die sollte man in ein Altersheim stecken, in die geschlossene Abteilung. Sie schien zwei Institutionen miteinander zu verwechseln. Ich verabschiedete mich und landete wenig später in jener Institution, die etwas ganz und gar Unverwechselbares an sich hatte. Wir haben über 100 Leute befragt, Maloney. Wir haben sogar drei Hunde von einem Tierpsychologen befragen lassen. Aber niemand hat etwas gesehen. Wenn keine Zeugen zu finden sind, sollte man die Leiche reden lassen. So ist es, Maloney. Das Gerichtsmedizinische Institut hat den abschließenden Bericht noch nicht verfasst. Fest steht aber, dass der Tote zuerst mehrmals ins Gesicht geschlagen wurde, ehe man ihn mit einem stumpfen Gegenstand erschlug. Die Leiche wurde danach in einem Kofferraum transportiert. Sie haben sicherlich bereits alle Kofferräume dieser Stadt untersuchen lassen. Wir ermitteln in verschiedenen Richtungen, Maloney. Sagte der Polizist und legte sich in einer anderen Richtung schlafen. Immer diese Sprüche, Maloney. Dabei haben neueste wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass der Beamte mehr arbeitet, als man gemeinhin annimmt. Und jetzt ist Mittagspause, Maloney. Mens corpore, mens sane, wie der Lateiner sagt. Ist das Fleisch billig? Wird der Geist schwach? Oder ist Ihnen das so hoch? Er faltete seine Hände und spannte die Finger, bis es laut knackte. Als ich das Präsidium verließ, drang der Duft von verwesendem Fleisch in meine Nase. Vermutlich hatte wieder einmal ein Beamter vor lauter Arbeit das Atmen vergessen. Ich nahm die Straßenbahn und fuhr zur Bürgerwehr. Wir werden die Präsenz auf der Straße verstärken. Wir beraten darüber, ob wir uns einen Wasserwerfer anschaffen sollten. Warum nicht gleich eine Flugabwehrkanone? Ich würde es für wesentlich sinnvoller halten, wenn wir an jeder Straßenecke Videokameras installieren würden. Die dann ständig ausfallen oder durch Vandalen beschädigt werden. Auch der Wasserwerfer kann beschädigt werden. Zum Beispiel durch einen Angriff aus dem Weltall. Bevor wir uns alle in unsere Bunker zurückziehen, sollten wir versuchen, unser Terrain zu verteidigen. Wo ist eigentlich Herr Karlmann? Er arbeitet in seinem Büro. Er ist ein fleißiger Mann. Nicht sehr begabt, aber fleißig. Sobald wir es uns leisten können, wird Herr Karlmann vollumfänglich für die Bürgerwehr arbeiten. War Herr Karlmann gestern Abend die ganze Zeit mit Ihnen unterwegs? Nicht die ganze Zeit, aber fast ununterbrochen. Nein, nein, er ging zweimal weg, weil er etwas erledigen wollte. Wahrscheinlich besuchte er seine Frau oder ging ins Büro und arbeitete eine Stunde. Er war nie länger als 10 Minuten weg. Eine Stunde, mindestens. In Zeitfragen dulde ich keinen Widerspruch. Ich widerspreche nicht. Ich sage lediglich die Wahrheit. Die Wahrheit ist ein weites Feld. Das Büro, in dem Herr Karlmann arbeitete, war in einem alten Backsteinhaus untergebracht. Er wirkte ein wenig verstört und nervös, was mich nicht überraschte angesichts des anderen Besuchers. Im Namen der Haarprobe, Sie sind verhaftet. Als mich meine Mutter fragte, was ich mir zu Weihnachten wünsche, sagte ich einmal als Kind, andere Haare. Da schlug sie mich und ich kriegte keine Geschenke. Uns interessiert Ihre traurige Kindheit nicht, dafür sind die Psychologen zuständig. Uns interessiert nur, weshalb Sie Luca Federer ermordet haben. Federer hatte ein Verhältnis mit seiner Frau. Sie wollte mich verlassen, mit einem Mann anderer Haarfarbe. Sie irren sich, Ihre Frau liebt sie, sie war nur ein wenig einsam. Was erzählen Sie da, Maloney? Sie machen alles nur komplizierter. Wir haben einen Mord und einen Mörder. Ein Motiv benötigen wir nicht mehr seit der neuesten Sparrunde. Er rief mich an. Er wollte mit mir reden. Er wollte, dass ich meine Frau freigebe. Aber ich kann mich nicht von meiner Frau trennen. Ich liebe sie. Die Trennung erfolgt per Gerichtsbeschluss für 15 Jahre. Dafür werde ich sorgen. Wie sind Sie überhaupt auf Karlmann gekommen? Stand der Name in einem Kreuzworträtsel? Die Spurensicherung hat an der Kleidung des Toten Haare gefunden. Niemand kann ermessen, was für eine Bürde es ist, mit roten Haaren geboren zu werden. Die Welt ist voller Rothaariger, die sich wunderbar integriert haben. Denken Sie nur an diesen Tennisspieler oder an all die Iren und Engländer. Keiner von denen käme auf die Idee, diesen Federer zu töten. Sie aber haben aus Eifersucht getötet. Obwohl, wie ich bereits erwähnt habe, ein Motiv nicht mehr notwendig wäre, angesichts der Tatsache, dass pro Formular nur noch 3 Mannstunden Polizeiarbeit aufgewendet werden dürfen. Er rechnete uns vor, welch immense Einsparungen möglich wären, wenn die Straftäter künftig ohne Motiv handeln würden. Jedes Protokoll, jedes Verhör würde dadurch kürzer. Ich nickte und verabschiedete mich ohne Motiv. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Nachbarschaftshilfe, 3. und letzter Teil.